بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir machen heute inshallah mit der Seite 291 weiter. 291 im 55. Unterkapitel. Das Kapitel heißt zweimaliges Gemeinschaftsgebet in einer Moschee. Und es geht um den Hadith erstmal 574. Bevor wir anfangen, über den Hadith an sich zu sprechen, erst einmal über die Überschrift, zweimaliges Gemeinschaftsgebet in einer Moschee. Da stellt sich die Frage, oder die Frage, die der Imam gerne beantworten möchte anhand der Überlieferungen ist, ob dies gesetzlich ist, ob dies erlaubt ist oder nicht. Denn es ist allseits bekannt, dass es in einer Moschee einen Imam gibt. Und dieser Imam ist wie eine juristische Person. Und diese führt das Gebet in der Gemeinschaft gesetzlich so oft, wie es erlaubt ist und vorgeschrieben ist. Und das ist nun einmal an den normalen Tagen gewöhnlicherweise 5-mal pro Tag. Und die Frage ist jetzt, darf man überhaupt, wenn die Gemeinschaft des Imam gebetet hat und ein paar Leute ihr Gemeinschaftsgebet versäumt haben, dürfen sie dann in der Gemeinschaft noch einmal beten oder nicht? Und der Grund, warum der Imam natürlich diese Frage aufgeworfen hat, ist, weil es unterschiedliche Überlieferungen diesbezüglich gibt und dementsprechend die Gelehrten auch unterschiedlicher Ansicht sind, wie man verfährt. Sprich, zwei Leute kommen in die Moschee und die Gemeinschaft ist fertig. Die Frage ist, soll jeder alleine beten oder darf man auch zusammen beten und was ist besser? Selbst wenn man es dürfte, was wäre dann davon das Bessere? Der erste Hadith von Abu Sa'id al-Khudri berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam einen Mann sah, der allein betete. Da sagte er, will ihm nicht jemand eine Spende geben, indem er mit ihm betet? In dieser Überlieferung hat offensichtlich jemand das Gemeinschaftsgebet verpasst und dementsprechend dann nicht mit der Gemeinschaft gebetet und dann alleine gebetet. Und das hat er auch sallallahu alaihi wasallam so verstanden. Und deswegen ermunterte er und spornte manche an, die schon gebetet haben, mitzumachen. Und an dieser Stelle gibt es einen Nutzen, sage ich mal, und zwar der Prophet a.s.w. selbst hätte ja diese Frage auch nicht stellen brauchen. Er hätte auch selbst sich aufstellen können und mit ihm beten. Ja, weil die Frage ist, warum hat er jemand anderes damit beauftragt? Warum hat er es nicht einfach selbst gemacht? Ist sozusagen mit gutem Beispiel vorausgegangen. Das ist ein Hinweis darauf, dass man eben, wenn man unterrichtet, wenn man Leuten etwas beibringen möchte, wie es in seinem Fall war, dann ist es manchmal durch Worte besser als durch Zeigen. Ja? Und manchmal ist durch Zeigen besser als durch Worte. Ja? Wenn es also darum geht, etwas zu zeigen, wie es geht, die Art und Weise des Gebetes, da stellt man sich lieber auf und macht es vor, wie er es jahrelang vorgemacht hat. Aber in diesem Fall ist ja dieser Lehreffekt nicht der Sinn und Zweck. Und es geht ja nur darum, ob man überhaupt das darf. Und wenn er das sagt, dann hört ihn jeder. Und wenn er es nur vormacht, dann kriegen das nur diejenigen mit, die die Situation sehen und mitbekommen haben, dass er ja nicht schon gebetet hat, dass diese Person neu dazugekommen ist. Wie dem auch sei, diese Überlieferung vom Imam Abu Dawud rahimahullah ist ein Beweis dafür, dass jemand dass man eine zweite Gemeinschaft bilden darf. Ja? Weil darauf hinweisen mindestens zwei Dinge hin. Erstens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat. Das nennt man Sunnah Qawliya. Das heißt, es ist eine Sunna des Propheten. Aber Sunna heißt nicht unbedingt, jetzt, was Sunna wird jetzt, dass es vom Propheten kommt, und Qawliya heißt von Qawl, das bedeutet, er hat es gesagt. Das ist die Beweisführung, indem er es gesagt hat. Weil es gibt ja auch die Beweisführung, dass er etwas gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam, richtig? Und das haben wir in diesem Fall einmal, er hat hier gesagt, und dann logischerweise, das steht jetzt nicht in der Überlieferung drin, aber du kannst davon ausgehen, dass jemand das umgesetzt hat und dann mit ihm gebetet hat. Und dann haben wir eine zweite Form der Sunna, und zwar so nennt man Taqririya, ja, nennt man, dass er das eben bestätigt, dass er darüber schweigt, er sieht es, schweigt darüber, kritisiert es nicht, und das weist eindeutig darauf hin, dass es in Ordnung ist. Das weist darauf hin, dass es in Ordnung ist. Weil es ja keinen Grund gibt, ist, warum sollte er das nicht kritisieren, wenn es falsch wäre. Es gibt ja keinen Grund, das nicht zu machen. Ja. Warum habe ich gesagt, mindestens zwei Hinweise, die auf die Gesetzlichkeit dieses Gemeinschaftsgebetes hinweisen, weil, jetzt kommt der dritte, weil wir keinen gesunden Gegenbeweis haben. Weil wir keinen starken Gegenbeweis haben. Gesunden meine ich damit jetzt authentischen, es ist ein Beweis, der zum Argumentieren möglich ist, ja, den man zum Argumentieren benutzen kann. Ja. Es gibt natürlich ein paar, die der Imam jetzt hier, rahimahullah ta'ala, nicht erwähnt hat. Ein paar Überlieferungen, die der Imam hier nicht erwähnt hat, weil die Frage ist ja beantwortet. Jetzt, warum hat er die anderen nicht erwähnt? Vielleicht, weil er sie nicht überliefert oder weil er sie nicht jetzt für angebracht findet. Vielleicht hat er sie auch in anderen Büchern erwähnt, der Imam. Der Imam hat ja nicht nur dieses Buch überliefert, oder die Überlieferung in diesem Werk überliefert. Aber lass uns anschauen, damit ihr auch mal hört, es gibt ja auch eine zweite Ansicht in dieser Sache, dass man eben nicht in der Gemeinschaft beten soll. Sondern wenn man gebetet hat, dann soll man, wenn die Gemeinschaft gebetet hat, dann sollen diejenigen, die reinkommen, nach dieser zweiten Ansicht jeweils alleine ihr Gebet verrichten. Sie beweisen das unter anderem mit den folgenden Argumenten. Sie sagen, dass der, lass uns erstmal diese Überlieferung anschauen. Sie sagen, das, was ihr sagen wollt, ist etwas anderes, was als in dieser Überlieferung steht. In dieser Überlieferung steht, dass jemand, der reinkommt, ein Fardgebet verrichtet und diejenigen, die jetzt mit ihm beten sollen, freiwillig beten. Es ist also kein zweites Fardgebet für einen Teil von ihnen. Und ihr benutzt diesen Hadith, um zu beweisen, dass man, wenn mehrere Leute nicht gebetet haben, dass ihr eine zweite Gemeinschaft bilden dürft. Und die Antwort auf diese Argumentation liegt auf der Hand, dass man sagt, Sinn und Zweck der zweiten Gemeinschaft ist ja nicht, oder Sinn und Zweck der Gemeinschaft, der zweiten Gemeinschaft anhand dieser Überlieferung, ist ja die, genau was er gesagt hat, will ihm nicht jemand eine Spende geben. Und die Spende ist ja hier eine immaterielle Spende. Es geht ja hier darum, dass jemand, statt dass er ein Gebet verrichtet und dann den Lohn bekommt, dann hat er ein Gebet verrichtet, verrichtet er jetzt ein Gebet in der Gemeinschaft, weil die kleinste Gebetsgemeinschaft ist zwei, und dann bekommt er die Belohnung, als hätte er 25 Mal gebetet oder nach manchen Überlieferungen 27 Mal. Okay? Weil das ist die Spende, die er ihm gibt. Ja? Weil er tut ihm etwas Gutes und dann hat der andere etwas davon. Und dieser Zweck ist in beiden Fällen erfüllt. Also es gibt weil das ist ja der Grund, warum er das gesagt hat, Sallallahu alaihi wasallam. Wenn du jetzt sagst, die zwei, die reinkommen, sollen jeweils alleine beten, dann hast du den Sinn und Zweck dieses Hadithes nicht umgesetzt, obwohl er genauso passt. Es gibt keinen Grund, den Hadith nur in der ersten Situation anzuwenden und nicht in der zweiten Situation. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, sie sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal selbst in die Moschee kam, nachdem die Gemeinschaft schon gebetet hatte, und er dann umgekehrt ist und zu Hause gebetet hat. Diese Begebenheit in diesem Hadith, erstens einmal sagen wir, was er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, ist eine Tat, und er hat uns nicht gesagt, warum er das gemacht hat. Also haben wir hier eine Tat, die einer seiner Aussagen entgegensteht. Weil seine Aussage ist eindeutig. Seine Aussage spricht alle Muslime an. Ja? Nennt man, seine Aussage ist Gesetz für die Umma. Weil er sagt es ja bewusst und spricht die Leute an. Deswegen hat seine Aussage grundsätzlich Vorrang gegenüber seiner Tat. Also das ist eine Regel aus den Grundlagen des Fachunterrichtes. Ja? Grundsätzlich, damit wir einen Widerspruch haben. Warum? Ja, weil die Aussage ist in diesem Zusammenhang deutlich. Aber der Beweggrund, der ihn dazu gebracht hat, dann nicht in der Moschee, sondern zu Hause zu beten, ist nicht deutlich. Okay? Wir können vermuten. Okay. Der eine vermutet zum Beispiel, er sagt, ja, weil man darf keine zweite Gemeinschaft bilden. Richtig? Dann sagen wir, du kannst jetzt nicht argumentieren mit einem Argument, über das wir uns ja gar nicht einig sind. Das ist doch genau das Thema, das wir beweisen wollen. Also kannst du jetzt nicht dieses Argument bringen. Verstehst du? Zumindest nicht gegen die andere Seite. Ja? Das heißt, wir sagen, diese Möglichkeit besteht, könnte sein, aber sie widerspricht ja seiner Aussage. Also sagen wir, kann nicht sein. Ja? Gibt es andere Wahrscheinlichkeiten? Natürlich gibt es andere Wahrscheinlichkeiten. Stell dir mal vor, ja, ganz normal, du kommst in die Moschee und eure Leute haben gebetet. Ja? Du bist jetzt ein normaler Mensch, ja? Du bist nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Du kommst in die Moschee und alle haben gebetet. Und was möchtest du? Warum bist du in die Moschee gegangen? In der Gemeinschaft zu beten. Tamam. Da ist aber keiner mehr, der mit dir jetzt betet. Vielleicht sind die auch schon alle nach Hause gegangen. Ich weiß es ja nicht. Ja? Dann überlegst du dir, wo kann ich eine zweite Gemeinschaft finden? Und dir fällt ein, zu Hause ist deine Ehefrau, zu Hause ist dein, was weiß ich, irgendjemand, der krank ist und entschuldigt ist. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit ist reell. Und die ist bekannt und die passiert. Ja? Also es ist nicht jetzt irgendwie aus den Haaren herbeigezogen, sondern es ist eine normale Sache. Ja? Die nächste Sache ist, kommt noch hinzu, es handelt sich hier um den Propheten. Das ist mal was ganz anderes. Warum ist es was ganz anderes? Weil der Prophet, wenn er jetzt nochmal vorbeten würde, was würden die Leute denken, die in der Moschee die Situation sehen? Die würden denken, das ist das eigentliche Gebet. Wir haben zu früh gebetet, wir haben einen Fehler begangen und wir müssen nochmal beten. Okay? Und das ist nämlich passiert, sowas Ähnliches. Also das, was ich auch sage, ist kein Argument aus dem Haaren, sondern in dem berühmten Ereignis, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zu spät zum Gebet kam. Und dann haben sie Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu vorbeten lassen beim Fajr-Gebet. Und Abdurrahman Auf radiallahu anhu hat die erste Raka verrichtet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam erst zur zweiten Raka ins Gebet. Und als er dann fertig war, der Imam mit dem Gebet fertig, deswegen nennt man Abdurrahman Auf Imam al-Mustafa, das heißt der Imam des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist Beinamen, weil das hat kein Mensch machen dürfen. Sowas, was er gemacht hat. Ja. Dann hat er das Gebet beendet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zur zweiten Raka aufgestanden. Und die Leute haben gesagt, Subhanallah und Tasbih. Und sie haben das Gefühl gehabt, dass sie was falsch gemacht haben. Ja. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann, als er fertig war, gesagt, ihr habt richtig gehandelt. Ja. Das ist dieses Argument. Dann gibt es noch eine andere Überlieferung. Das ist vielleicht das schwächste Argument. Das erste finde ich noch schwächer. Aber das ist auch ein schwaches Argument. Sie sagen, es ist authentisch überliefert worden, dass, wie in einer Überlieferung heißt, die Sahaba, wenn sie in die Moschee kamen und gesehen haben, dass schon gebetet wurde, da heißt es auf Arabisch Sallu Furada, dann haben sie einzeln gebetet. Jeder für sich alleine sein Gebet verrichtet. Diese Überlieferung, erstens einmal, ganz wichtig aus Usul Fiqh, wir müssen erst einmal die Beweise ordnen. Ordnen, wie ordnen wir sie? Naja, erstmal gucken wir die authentischen von den nicht authentischen. Okay? Jetzt gehen wir davon aus, dass alles, was wir gesagt haben, authentische Überlieferungen sind. Ja? Dann ordnen wir sie nach ihrer Beweiskraft. Ich kann ja nicht ein Hadith, der eindeutig ist, also qat'i ist, also ich rede jetzt vom Inhalt her, qat'i dilala, ja, genauso einstufen wie ein Hadith, der mehrdeutig ist. Also der kann so sein, so wie der. Deswegen habe ich gesagt, was er sagt, sallallahu alaihi wasallam, ist deutlich. Aber was er tut, manchmal weiß man nicht, warum er das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Wie einmal wurde er gesehen, dass er 2 Raka'a verrichtet hat, die er normalerweise nie macht. Ja? Dann wurde er gefragt, hat er gesagt, ja, das sind die 2 Raka'a Sunna, die ich vorher nicht beten konnte, weil ich abgelenkt war. Die hole ich jetzt gerade nach. Ja? Ein anderer, der ihn sieht, würde denken, vielleicht ist es ein neues Gebet. Könnte sein, ja. Das heißt, bei dieser Überlieferung mit den Sahaba, was ich gerade gesagt habe, erstens einmal, was die Beweiskraft angeht, müssen wir 2 wichtige Sachen dazu sagen. Nummer 1, das nennt man Mawquf. Diese Art von Überlieferung nennt man Mawquf. Weil es geht ja nicht um den Propheten, Sabasa. Tut mir leid, aber wen muss ich befolgen? Ich muss den Propheten befolgen, Sabasa. Das heißt also, einfache Regel, wenn etwas, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dem widerspricht, was Sahaba gemacht haben, dann hat die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam Vorrang. Das heißt, Marfu' geht vor, Mawquf nennt man das. Ja? Marfu' nennt man, was für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist, weil seine Aussage, seine Tat ist oder seine Billigung. Mawquf ist dasselbe, nur in Bezug auf die Generation der Sahaba. Nicht die Propheten, sondern die. Also, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, diese Aussagen dürfen nicht wortwörtlich verstanden werden. Was ich damit meine, werde ich jetzt sagen. Wenn es heißt, die Sahaba haben alleine gebetet, wenn sie in die Moschee kamen und schon gebetet wurde, dann die erste Frage ist, welche Sahaba sind damit gemeint? Also derjenige, der das jetzt überliefert. Das ist doch ein Tabi'i. Okay? Wie viele Sahaba hat er getroffen? Also wir können mit Gewissheit sagen, nicht alle. Sondern diejenigen, die er getroffen hat. Also er redet von den Sahaba, die er getroffen hat und nur den Teil davon, die er bei dieser Sache beobachtet hat. Damit man die Beweise ordnet, ja, oder jedem Argument auch die Beweiskraft zuteilt, die es hat. Ja? Das heißt also, es geht hier niemals um alle Sahaba, die jemals irgendwo gelebt haben. Ja? Das kann gar nicht sein, wer sollen die alle getroffen haben? Ja? Das ist die Sache. Und deswegen, solche Aussagen, Umumiyat, sagt man, also solche so Verallgemeinerungen, ja, es sind allgemeine Aussagen, aber er meinte alle, die er kennt. Das will ich damit sagen. Sind alle Sahaba gemeint? Ja, alle, aber nicht alle, die es gibt, sondern alle, die er beobachtet hat bei dieser Sache zum Beispiel. Okay? Und alles andere wäre auch was unlogisch. Ja? Und so kann man auch viele Sachen lösen, wenn man manchmal Konflikte sieht, dass man einfach mal aufpasst, Moment, die Aussage ist keine Offenbarung. Das ist ja nicht eine Aussage des Propheten, sondern eine Beobachtung eines Tabi'i. Ja, der beobachtet, was andere Leute gemacht haben, die auch keine Propheten waren. Okay? Das heißt, die Aussage ist eine menschliche Aussage. Was kann der damit gemeint haben? Und dementsprechend ordnet man diese Sache. Du kannst auch ganz einfach argumentieren und sagen, es können nicht alle Sahabi gemeint sein, weil dieser Sahabi, der im Hadith ist hier, kann auch schon mal damit nicht gemeint sein, der hier, mit dem Mann gebetet hat zusammen, damit er ein Gemeinschaftsgebet bekommt. Also dieser Sahabi ist schon mal nicht damit gemeint. Ja? Deswegen zusammengefasst, wenn jemand in die Moschee kommt und noch nicht gebetet hat, dann ist es eine Sunna, dass er mit einer Person betet, die schon gebetet hat. Möge Allah ihn dafür belohnen. Man fordert niemanden dazu auf, man spornt an. Wie gesagt, will ihm nicht jemand eine Spende geben, der mit ihm betet? Wenn dann jemand aufsteht und macht kurz was. Das ist eine freiwillige Tat. Fordere oder ordne nicht jemandem an, etwas Freiwilliges zu tun, außer indem du ihm anspornst. Und das Gleiche gilt auch, wie gesagt haben, wenn zwei Leute reinkommen, die beide nicht gebetet haben, weil das ist ja gerade so, als hätte die ganze Gemeinschaft nicht gebetet. Wo ist denn der Unterschied? Die ganze Gemeinschaft hat nicht gebetet, die kommt in die Moschee, betet zusammen, so logisch. Und jetzt kommt. So, die einzige Sache, wo wir sagen müssen, da muss man aufpassen, und das ist auch deswegen vielleicht ein Argument zu sagen, dass man diese Tür, ich will nicht sagen, nicht öffnen soll, aber dass man Angst hat, dass hier keine Unruhen entstehen, ist, dass manche Leute aufgrund bestimmter Begebenheiten absichtlich eine zweite Gemeinschaft bilden und nicht mit der ersten beten wollen. Okay? Das kann, also Konflikte sind vielleicht die Ursache davon. Ja, welche Konflikte auch immer, ob es religiöse sind oder ob das weltliche sind, aber es gibt Konflikte, die manchmal dazu führen, dass jemand sagt, ich möchte nicht hinter der Person so und so beten. Okay? Und das ist natürlich, das hat die Scharia natürlich auch gelöst, indem sie gesagt hat, indem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Überlieferung uns klar gemacht hat, dass man hinter Menschen beten darf und muss, auch wenn sie Frevler sind, auch wenn sie also Sünder sind, auch wenn sie schwere Sünden begehen. Das ist kein Argument für dich zu sagen, ich bete nicht hinter diesem Muslim. Ja. Die zweite Sache ist, die wir berücksichtigen, aber ich will nur sagen, dieses erste Beispiel ist ja ein seltenes Beispiel. Das ist ja nicht das Beispiel, was wir jetzt alltäglich haben, wenn wir 500 Mal in die Moschee gehen und beten wollen. Ja. Zweitens, zweiter Argument oder zweite Sache ist, warum man das ungern sieht, dass eine zweite Gemeinschaft gebildet wird, ist, weil wenn dies häufig passiert und die Leute sich daran gewöhnen, dass es immer eine zweite Gemeinschaft gibt, dann kann es passieren, dass man sich nicht mehr so sehr beeilt, mit der ersten Gemeinschaft mitzubeten. Wie dem auch sei, das sind alles Argumente, logische Argumente, die man verstehen kann, aber sie setzen die Beweiskraft des Hadith, des Propheten, nicht außer Kraft. Ja, muss immer am Ende sagen, ja, aber es bleibt trotzdem dabei, will ihm nicht jemand eine Spende. Diesen Text kannst du nicht ändern. Der Text bleibt, bis Yawm al-Qiyamah bleibt der gesetzlich und gültig, dass man das machen darf. Ja? Die anderen Sachen, die musst du anders lösen. Die anderen, die löst du, indem du die Menschen anspornst, sagst du, das Gebet mit dem Imam der Gemeinschaft ist nicht so wertvoll wie das Gebet der zweiten Gemeinschaft. Ist ja klar, weil das erste Gebet ist am Anfang der Zeit, das ist viel später, tamam, und so weiter und so fort. Weil das löst du durch andere Argumente und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, am besten Bescheid. 56. Wer zu Hause gebetet hat und dann das Gemeinschaftsgebet noch erreicht, betet noch einmal mit. In dieser Frage geht es darum, dass man, wenn man zu Hause oder wo auch immer, also hier heißt es fi manzilihi, al-manzil ist die Stelle, wo man sich niedergelassen hat. Das kann das Haus sein, das kann aber auf der Reise auch dein Rastplatz sein, also da, wo du gerade bist, du hast gebetet und jetzt gehst du und siehst du in der Gemeinschaft, dass die Leute in der Gemeinschaft beten, der Moschee, die Leute in der Gemeinschaft beten, und die Frage ist jetzt, wie gehst du damit um? Sagst du, ich habe mein Fardgebet schon verrichtet, deswegen bete ich mit denen nicht mit, sondern setze mich einfach daneben hin und schaue zu, oder musst du mitbeten? Und wenn du mitbeten musst, wie wird dein Gebet dann gewertet? Weil du hast ja schon Fardgebet. Eine Problematik, die vielleicht auch nicht nur dieser Thematik zugrunde liegt, sondern auch dem Hadith vorher zugrunde liegt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man ein Gebet zweimal verrichtet. Okay? Gemeint ist aber ein Fardgebet zweimal als Fardgebet verrichtet. Und dann hast du die Sache schon gelöst. Ja? Weil wenn du ein Dhuhr-Gebet zweimal verrichtest, weil das erste euch ungültig war, das hat damit nichts zu tun, weil dann hast du es ja gar nicht verrichtet, gesetzlich gesehen, das erste Mal. Oder wenn du ein Dhuhr-Gebet zweimal verrichtest, weil das zweite ein freiwilliges Dhuhr-Gebet ist, wie das ist, werden wir gleich sehen, ja, dann ist es auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Also die Frage lautet, wie soll man sich verhalten, wenn man dann in die Gemeinschaft kommt, obwohl man bereits schon gebetet hat? Der Imam antwortet mit einem Hadith. Yazid ibn al-Aswad berichtet, dass er als junger Bursche eines Tages mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam betete. Als er fertig war, hatten zwei Menschen in einer Ecke der Moschee nicht mitgebetet. Er rief sie und man brachte sie, während ihre Glieder vor Angst zitterten. Da fragte er sallallahu alaihi wasallam, was hat euch beide davon abgehalten, mit uns zu beten? Sie sagten, wir hatten schon an unserem Halteplatz gebetet. Da sagte er, tut dies nicht. Wenn jemand an seinem Halteplatz gebetet hat und dann den Imam beim Gebet noch erreicht, bevor er fertig ist, so soll er mit ihm beten und es wird ihm ein freiwilliges Gebet gutgeschrieben. Die nächste Überlieferung ist dieselbe, nur mit anderen Isnad. Und deswegen sparen wir uns das. Auf jeden Fall in dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir die Antwort darauf. Denn diese zwei Leute hatten, es ist wahrscheinlich die gleiche Begebenheit wie bei Mina gewesen, Masjid al-Khaif, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fajr-Gebet verrichtet hat. Und die Leute, wie gesagt, wie sie hier steht, die kamen in die Moschee und haben dann sich in die Ecke hingesetzt und nicht mitgebetet. Nach dem Gebet rief er sie zu sich, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, aufgrund seiner Stellung, die er bei Allah, tabaraka ta'ala, hat, und aufgrund seiner Position, seiner Aufgabe als Gesandter Gottes zu den Menschen und als Richter unter den Menschen, die Leute hatten ein Ehrgefühl für ihn gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Die Leute haben ihn verherrlicht, alaihi salatu wasallam, so wie es ihm, sallallahu alaihi wasallam, auch gebührt. Und sie wussten, dass was er sagt, ist von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn der Prophet, alaihi salatu wasallam, über einen Menschen etwas sagt, über einen Menschen etwas urteilt, dann ist es nicht so, wie wenn jemand anderes was sagt. Und deswegen, als sie gerufen wurden, hatten sie Angst, weil sie wissen ja nicht, was sie gemacht haben. Haben sie richtig gehandelt? Haben sie falsch gehandelt? Ist in Bezug auf sie etwas offenbart worden und dass er sallallahu alaihi wasallam verkündet? Was ist die Sache? Und ihr wisst, die Sahaba radiallahu ta'ala hatten auch Angst um ihren Iman gehabt, ja, und hatten auch Angst gehabt, Heuchler zu sein. Ja, weil das gehört zur Natur des gläubigen Menschen, dass er sich nicht sicher fühlt, dass er irgendwie die höchste Stufe im Glauben erreicht hat oder ähnliches. Deswegen, als man sie brachte, zitterten ihre Glieder vor Angst. Er, sallallahu alaihi wasallam, fragte sie, was hat euch davon abgehalten, mit uns zu beten? Und das ist natürlich eine sehr schöne Art und Weise, wie er das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Denn erstens hat er sie nach vorne gerufen zu sich. Und darin ist, liebe Geschwister, ein Lerneffekt für die anderen auch. Das ist die eine. Die zweite Sache ist, ihre Reaktion darauf ist kein Verschulden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und selbst wenn diese Reaktion darauf, diese Angst, die sie geführt haben, ist viel einprägsamer für sie, um sich dieses Ereignis zu merken. Drittens, die Tatsache, dass er sallallahu alaihi wasallam fragt, bevor er die Menschen verurteilt, gibt uns auf jeden Fall zu bedenken und lehrt uns, dass wir uns immer vergewissern müssen, bevor wir über einen anderen Menschen etwas sagen. Und deswegen, wenn du einen Menschen siehst, der etwas falsch gemacht hat, oder einen Menschen siehst, der eine Kleidung trägt, die nicht in Ordnung ist, oder offensichtlich eine Sünde begeht, oder eine Frisur hat, die einfach nicht einem gläubigen Menschen gebührt, oder ähnliches, oder einen Fehler macht und nicht normal betet, dann musst du immer aufpassen, diesen Menschen richtig einzuschätzen, weil du weißt ja nicht, wo er vorher war. Wo war er denn vorher? War er überhaupt Muslim vorher? Ja? War er überhaupt ein praktizierender Muslim vorher? Oder ist es jetzt gerade erst gekommen. Das heißt, in welche Richtung geht das Ganze bei ihm? Geht das Ganze ins Bessere? Dann ist er ja auf einem guten Weg und dann schätzt du den Menschen natürlich ganz anders ein, urteilst dementsprechend anders über ihn. Und jeder kennt das, der mal vielleicht ein Freund oder ein Nicht-Muslim oder einen frischen Muslim ja, in die Moschee bringt, er macht sich Sorgen um ihn. Wie werden die Leute mit ihm umgehen? Hoffentlich schätzen die Leute ihn richtig ein. Hoffentlich sagen sie nicht was Falsches, um ihn vielleicht zu vergräulen oder ähnliches. Ja. Für all diese Sachen sind mehr als natürlich. Dann sagten sie, wir haben schon an unserem Halteplatz gebetet. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, tut dies nicht. Gemeint ist, tut dies nicht. Nicht, dass ihr nicht an eurem Halteplatz beten sollt oder nicht. Er ist gar nicht darauf eingegangen, sondern es geht hier darum, dass er sagt, ihr sollt nicht einfach in der Ecke sitzen und zuschauen, wie die anderen beten. Und wir alle wissen, wie sehr der Islam die Gemeinschaft betont. Wie sehr der Islam die Gemeinschaft betont. Der Prophet sagte, dass ein Wolf frisst von einer Herde das Schaf, das weit entfernt ist. Und der gläubige Mensch ist stark mit seinen anderen Geschwistern. Allahs Hand ist mit den Gläubigen, mit der Gemeinschaft und so weiter und so fort. Und dass überhaupt dass die Moscheen gebaut werden, damit wir gemeinschaftlich beten. Ja, das alles sind Argumente. Und dass das Essen von Zweien auch Dreien reicht, das Essen von Dreien auch Vier reicht und so weiter und so fort. Ja. Und dass die Taten, die von denen andere Menschen etwas haben, wertvoller sind als die Taten, von denen du nur persönlich etwas davon hast. Für all dies weist auf die Wichtigkeit der Gemeinschaft hin. Und deswegen, was ist das für ein Bild, wenn du in eine Moschee kommst und zwei, drei Leute beten und zwei, drei Leute, Entschuldigung, die Gemeinschaft betet und die anderen Leute beten nicht mit der Gemeinschaft mit. Weil das Erste, was du dir fragst, was auch in manchen Überlieferungen heißt, Alastuma bi mu'minain oder bi muslimain, seid ihr denn keine zwei Muslime, seid ihr zwei Nicht-Muslime? Das ist das erste Argument, was man denkt, in der Moschee hinten sitzen zwei und haben nicht mitgebetet. Warum sollen sie nicht mitbeten? Es gibt ja keine. Sogar die Heuchler, Abdullah ibn Ubay, hat mitgebetet, als Gebetszeit war, zur Zeit des Propheten. Also ist er offensichtlich kein Heuchler und offensichtlich auch kein Muslim. Also deswegen fragt man ihn. Aber bevor man ihn gleich als Nicht-Muslim abstempelt, hat der Prophet auch erstmal nachgefragt. Naja, auf jeden Fall sagt er, wenn jemand an seinem Halteplatz gebetet hat. Und hier sehen wir, der Prophet hat sie nicht angegriffen. Der Prophet hat sie nicht fertig gemacht. Der Prophet hat nichts Verletzendes gesagt, sondern er hat sie darauf hingewiesen, das, was sie macht, ist falsch. Und nächstes Mal macht ihr es bitte so und so. Und es weist darauf hin, dass ihr Gebet gültig war, dass sie verrichtet haben und dass das Gebet, dass es gültig war. Es ist kein wirkliches Argument zu sagen, dass man nicht in der Gemeinschaft beten muss, wie die meisten Gelehrten sagen. Weil hier ist ja nicht klar, ob das jetzt hier die Reisegemeinschaft war oder nicht, weil das Gebet des Reisenden, da ist er von der Gemeinschaftspflicht und vom Gemeinschaftsgebet in Jum'a und so weiter, ist er so entschuldigt. Ja. Weil hier ist aber die Sache nicht klar. Das heißt, damit zu argumentieren, wäre problematisch. Tut dies nicht, wenn jemand an seinem Halteplatz gebetet hat und dann den Imam beim Gebet noch erreicht, bevor er fertig ist, soll er mit ihm beten. Seht ihr? Selbst wenn der Imam den größten Teil des Gebetes schon hinter sich hat, selbst wenn man den Imam kurz vor dem Salam erwischt, soll man mit ins Gebet gehen und mit ihm beten. Und es wird ihm ein freiwilliges Gebet gut geschrieben, sagt er sallallahu alaihi wasallam. Also haben wir hier die Antwort darauf. Frage, muss man mitbeten? Jawohl, man muss mitbeten, weil das ist die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber mit welcher Absicht betest du? Betest du mit der Absicht, ein freiwilliges Gebet zu verrichten? Denn du hast schon ein Fardgebet verrichtet und dadurch stimmen alle Überlieferungen überein. Überlieferungen, die sagen, man darf nicht zwei Gebete an einem Tag verrichten. Sagen wir, es geht um das Fardgebet. Das haben sie hier nicht gemacht. Sie haben Fard und dann haben sie es das zweite als Nafila-Gebet gemacht. Aber die Anordnung mitzubeten hat etwas mit dem Gemeinschaftssinn zu tun. Aber gut geschrieben wird hier das freiwillige Gebet. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. In der nächsten Überlieferung, Yazid ibn Amr sagte, ich kam einmal dazu, Ich kam einmal dazu, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade betete. Ich setzte mich hin und betete nicht mit ihnen zusammen. Dann wandte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Ende des Gebetes zu uns und sah Yazid dort sitzen. Da sagte er: Yazid, bist du nicht Muslim geworden? Da sagte er: Doch, o Gesandte Allahs, ich habe den Islam bereits angenommen. Er fragte: Was hat dich davon abgehalten, mit den anderen mitzubeten? Er antwortete: Ich hatte schon zu Hause gebetet und dachte, dass ihr schon gebetet hättet. Da entgegnete er: Wenn du zum Gebet kommst und die Leute beten siehst, dann bete mit ihnen. Auch wenn du schon gebetet hast, dann wird das bereits verrichtete Gebet als freiwilliges gewertet und dieses, das zweite, als Pflicht. Diese Überlieferung ist daif, wie es da steht. Aber hier sehen wir einen deutlichen Grund, warum jemand schon zu Hause gebetet hat. Weil damals, liebe Geschwister, gab es keine Uhren, nach denen die Menschen sich gerichtet haben. Und wir wissen aus mehreren Überlieferungen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal Gebete hinausgeschoben hat und manchmal Gebete am Anfang der Zeit gebetet hat. Und jetzt denkt ihr, jeder Mensch kennt sich aus mit den Zeiten und weiß, wann genau Dhuhr eintrifft und wann genau Asr eintrifft. Du brauchst ja praktisch nur den Adhan einmal nicht hören, nicht mitbekommen, und schon wird es schwierig, dass du weißt. Und deswegen, wenn du jetzt rausschaust, du denkst, ja, die Zeit ist schon lange eingetroffen, die haben schon lange gebetet, ja, und dann betest du dein Gebet und später siehst du, die haben doch schon gebetet. Weil das ist eine normale Situation. Und auch, also wie gesagt, manchmal zögert der Imam das Gebet aus Gründen hinaus und dann denkt man, er hat schon gebetet, und dann kommt man in die Gemeinschaft und hat noch gar nicht gebetet. Ja. Praktisch gesehen, manchmal in den Moscheen hier bei uns gibt es eine Veranstaltung, gibt es einen Vortrag. Ja. Und dann der Vortrag, der braucht ein bisschen mehr Zeit und spielt an einem Freitagabend, Samstagabend überhaupt gar keine Rolle, ob man Isha eine halbe Stunde später betet oder am Anfang der Zeit. Im Gegenteil, ist sogar dann eine Möglichkeit, dass Isha ein bisschen später zu beten, weil es Sunna ist. Ja. Und da kommt jemand und er dachte, es wurde schon gebetet, wurde nicht. Und dann betet er mit ihm mit. Die Überlieferung ist zum größten Teil übereinstimmend mit der vorigen, aber nicht ganz. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis darauf hinzuweisen, dass sie nicht authentisch ist. Ja? Und zwar sagte er, dann wird das bereits verrichtete Gebet als freiwilliges gewertet. Und dieses zweite als Pflicht. Und das ist problematisch. Also fiqh-technisch ist es ein Problem, weil er hat ja das andere Gebet schon gemacht. Und das Gebet, das er verrichtet hat, war mit der Absicht, es als Fard-Gebet zu machen. Tamam? Taban, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala kann alles machen. Ja, das ist aber nicht das Thema. Aber ich will nur sagen, abgesehen davon, von der Schwäche der Überlieferung, ist das ein zusätzliches Argument zu sagen, an dieser Überlieferung ist inhaltlich irgendetwas nicht ganz in Ordnung. Ihr kennt die andere Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Er pflegte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Isha-Gebet zu verrichten und dann zu seinem Volk zurückzugehen und mit ihnen das Isha noch einmal zu verrichten. Und da gibt es die große Diskussion unter den Ulama, was war das Fard-Gebet dieser beiden Gebete? Zusammengefasst, was wir gelernt haben, im Unterricht gesagt haben, dass das Gebet hinter den Propheten, das Fard war, und das zweite Gebet, das verrichtet hat, das Freiwillige war. Aus mehreren Argumenten. Es reicht zu sagen, ein Argument, dass man hinter den Propheten, mit Sicherheit sein Gebet nicht. Aber es geht ja darum, das gibt manche Ulama, die erlauben nicht, dass der Imam ein freiwilliges Gebet verrichtet und die anderen hinten ein Fard-Gebet verrichtet. Deswegen brauchen sie ein Argument. Dann sagen sie, okay, dann war es umgekehrt. Ja? Also ist einfach, weil die Nia sowieso kann keiner sehen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur darauf hinweisen. Die nächste Überlieferung, ebenfalls da'if. Ein Mann von den Banu Asad Ibn Khuzaymah fragte Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu nach folgendem Fall. Wenn man zu Hause gebetet hat, dann in die Moschee kommt, die Iqama ausgerufen wird und man dann mitbetet, so finde ich das seltsam. Da sagte Abu Ayyub radiallahu anhu, wir befragten den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber und er antwortete, wer dies tut, hat einen Anteil am Gemeinschaftsgebet. Wer dies tut, hat einen Anteil. Inhaltlich stimmt er überein mit der ersten Überlieferung in diesem Kapitel, nämlich allgemein mit der Gesetzlichkeit, dass man dieses Gebet verrichten darf. Und hat einen Anteil am Gemeinschaftsgebet, offensichtlich nicht den gleichen Lohn wie die anderen. Warum? Weil die anderen machen zwar auch ein Gemeinschaftsgebet, aber sie sind deswegen in die Moschee gekommen, der andere hat schon gebetet, der hat gar nicht damit gerechnet. Das ist ein Unterschied, ob man zur Moschee kommt wegen Gebet oder wegen was anderem. Ne? Und zweitens, die einen beten ein Fard-Gebet und die anderen ein freiwilliges Gebet. Wallahu a'lam. 57. Nach den Gebeten der Gemeinschaft noch einmal in der Gemeinschaft beten. Suleiman ibn Yasar, rahimahullah, der Maula von Maimuna, radiallahu anha, sagte, ich kam zu Ibn Umar nach Balat, als sie ohne ihn beteten. Da sagte ich, betest du nicht mit ihnen? Da sagte er, ich habe schon gebetet. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, betet ein Gebet nicht zweimal am Tag. Die Überlieferung, darauf habe ich schon hingewiesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten hat. Und wir haben auch schon gesagt, wie man diesen Konflikt löst. Und die Konfliktlösung war, wie wir gesagt haben, dass man das zweite Gebet als freiwilliges Gebet verrichtet. Gehandelt, was hier gemacht worden ist, ist ja das Verständnis von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu. Und wir haben ja gesagt, Abdullah ibn Umar beruft sich jetzt hier zwar auf einen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber er handelt nach seinem Verständnis davon. Und wenn wir mit den anderen, wenn wir die anderen Überlieferungen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch berücksichtigen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die zu vereinen. Und die Art der Vereinigung habe ich bereits erläutert. Und deswegen gilt auch hier, Marfu' geht vor Maruf, und dann ist für uns die Sache auch schon erledigt. 58. Der Imam und dessen Vorzüglichkeit. Uqba ibn Amr berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand anderen Gebet zur richtigen Zeit leitet, so handeln sowohl dieser als auch die anderen richtig. Und wer als Imam nicht zur richtigen Zeit vorbetet, so lastet die Sünde auf ihm selbst und nicht auf den anderen. Diese Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Hinweis auf diese allgemein bekannte Regel, dass man sagt, wenn eine gute Tat, wenn sie besonders wertvoll ist, dann ist auch die Unterlassung davon besonders schlecht. Wenn eine Tat gut ist, aber nicht so jetzt wirklich was Besonderes ist, dann ist das Unterlassen davon auch nicht so schlimm. Was eine passt zum anderen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lobt diejenigen, die ihre Gebete zur richtigen Zeit verrichten, weil das Gebet zur richtigen Zeit ist die beste Tat, wie er sagte, sallallahu alaihi wasallam. Er wurde gefragt, welche Tat ist die beste? Er sagte, das Gebet zur richtigen Zeit. Und manche Ulama sagen, gemeint ist das Gebet zu Anfang der Zeit. Wir sagen natürlich Anfang der Zeit, aber je nachdem, welches Gebet sich handelt. Je nachdem, welches Gebet sich handelt. Und umgekehrt gilt eben, wenn jemand das Gebet zur falschen Zeit verrichtet, so lasst es die Sünde auf ihn. Warum lasst es auf ihn? Weil der Imam ist der Vorbild und die Leute, die Muslime, gehen davon aus, wenn sie zu einem Imam gehen, ihn fragen, ist das halal oder ist das haram, dass er ihnen das sagt, was Allahs Gesetz ist. Und sie gehen davon aus, dass wenn er Allahu Akbar sagt, und das Gebet beginnt, dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Also natürlich kann jeder auf seinen Kalender gucken und nachschauen und so, aber du gehst nicht davon aus. Du gehst davon aus, wenn du den Adhan hörst, in Makkah im Haram, dass die Gebetszeit auch eingetroffen ist. Okay? Und du gehst davon aus, wenn du in die Gemeinschaft kommst und die Gemeinschaft betet schon, dass das auch das Isha-Gebet ist, weil die Isha-Zeit schon eingetroffen ist. Und man darf, wofür hat man denn einen Imam, der eben genau dafür verantwortlich ist, dass die Ibadah ordnungsgemäß verrichtet wird? Wofür hat man einen Muazzin, damit er eben Verantwortung übernimmt, den Menschen mitzuteilen, damit nicht jeder selbst nachgucken muss? Ja? Weil man darf sich auf das verlassen, sofern man davon ausgeht, dass diese Person das auch richtig macht. Ja? Deswegen, wenn man, weil die Gelehrten haben darüber gesprochen, zum Beispiel darf ein Muazzin blind sein. Also, weil Ibn Maktoum war blind. Und die Antwort lautet, wenn du, also, oder ich frage jetzt mal aus unserer Sicht, dürfen wir einem blinden Muazzin vertrauen? Ja? Dürfen wir einem Kalender vertrauen? Dürfen wir einem Vorbeter vertrauen? Antwort lautet, wenn er meistens richtig liegt, ja. Wenn er meistens richtig liegt, dann genießt er unser Vertrauen. Und dann können wir auch einen Kalender, wenn er meistens richtig kann, so. Aber wenn er zu viele Fehler hat, dann verlierst du dein Vertrauen danach. Ja? Und das Vertrauen ist natürlich eine Sache, die du selbst in deinem Herzen irgendwie klären musst. Passend zur Predigt von heute schauen wir uns das nächste Kapitel an. 59. Es ist verpönt, dass niemand vorbeten will. Kharasha ibn al-Hur al-Fazari berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass die Leute in der Moschee niemanden finden, der vorbetet. Die Überlieferung ist daif, aber wenn die Muslime weniger werden, nachdem sie irgendwann mal sehr viele geworden sind und der Islam in jedes Haus eingedrungen ist und die Unwissenheit sich vermehrt, dann ist dies keine weit hergeholte Ansicht. Das heißt, nur weil die Überlieferung nicht sahih, heißt ja nicht, dass sie nicht stimmt. Ja, kann ja trotzdem stimmen. Aber wir schreiben sie dem Propheten nicht zu. Die nächste Überlieferung, das nächste Kapitel ist länger und deswegen machen wir an dieser Stelle Stopp, weil es hier geht darum, wer das Vorrecht hat, Imam zu sein. Und der Imam Abu Dawud rahimallah hat hier mehrere Überlieferungen erwähnt. Und es ist nicht so schön, wenn wir hier jetzt einen Teil davon erwähnen und einen anderen Teil weglassen. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.